Die Landwirtschaftshochschulen der TVRK erzielen wertvolle Forschungserfolge, die zur Entwicklung der Landwirtschaft des Landes beitragen. Die Forscher der Landwirtschaftshochschule Pyongyang der Kim Il-sung-Universität trugen durch die erweiterte Einführung der ausgezeichneten Forschungserfolge in den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben in der Stadt Pyongyang zur Zucht der gesunden Reissetzlinge bei und intensivieren die Forschungsarbeit für die Entwicklung der leistungsstarken Landmaschinen und die Zucht der großen Setzlinge verschiedener Getreidearten. Die Landwirtschaftshochschule Sukchon stellte mit einheimischen Rohstoffen das heterotrophe Nukleinsäure-Aktivierungsmittel her und führt die fortschrittlichen Landwirtschaftstechniken einschließlich der Methode der Aussaat für große Setzlinge, der Zucht der Setzlinge und der präzisen Aussaat mittels der Folien in den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben aktiv ein. Auch die Landwirtschaftshochschule Nampo züchtete eine Blaualgenbakterie erfolgreich, die mehrfach stärkere Aktivität als in der Vergangenheit aufweist und organisiert die Arbeit dazu, diese für Landwirtschaftsproduktion auszunutzen.